Sprachgestaltung. Einen eigenen Bezug aufrechterhalten. Primär ist es eine Sache des Menschen, sich in Bezug zu seinen Mitmenschen zu setzen. So alleine wir auch auf dieser Welt eigentlich sind, so umkehrbar ist doch dieser Zustand. Da gibt es für Schneider manchen Grund, um sich selbst ein Netzwerk bestehend aus Verflechtungen einzurichten, durch welches er einen eigenen Bezug zu seinen Mitmenschen aufbauen kann. Und das macht er faktisch so, wie er das möchte. Er strebt dabei nach einem Bestand der ihm vorgegebenen Dinge. Er sucht die zu ihm passenden Personen zeitweise auf und bespricht das tatsächliche Dasein, die Ziele wie auch die begangenen Wege mit diesen. Das hat seine Situation gefestigt.